und zu Beginn das Te Deum von Paul Engel. Eine Aufnahme von 2001 aus dem Dom St. Jakob in Innsbruck mit dem Estnischen Philharmonischen Kammerchor und dem Ensemble Art of Brass Wien unter Leitung des Komponisten. Die Solisten sind Kaja Urb, Sopran, Iris Oja Alt und Frank Haug, Orgel. Thank you. Paul Engel im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Das war sein Tedeum in einer Aufnahme von 2001 aus dem Dom St. Jakob in Innsbruck. Mit dem Estnischen Philharmonischen Kammerchor und dem Ensemble Art of Brass Wien. Die Solisten waren Kaya Urb, Sopran, Iris Oja Alt, Frank Haug, Orgel. Die Leitung hatte Paul Engel. Auf dem Programm jetzt die Sinfonie Nummer 7 von Gloria Coates mit den Sätzen »Die Windmühle der Zeit«, »Das Stundenglas« und »Die Korridore der Zeit«. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks in einer Einspielung von 1997 unter Leitung von Olaf Henzold. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dirigiert von Olaf Hentzold, mit der Sinfonie Nummer 7 von Gloria Coates. Hans Hotter singt nun unter Begleitung des Komponisten Dietrich Amende den Liederzyklus Auf Wanderung, nach Texten von Hermann Hesse. Auf Wanderung, Herberge, Vergänglichkeit, Blume, Baum, Vogel, der Wanderer an den Tod, keine Rast, über die Alpen und Verzückung. Die Aufnahme entstand im Studio 1 des Bayerischen Rundfunks 1956. Sei nicht traurig, bald ist es Nacht, da sind wir über dem bleichen Land, den kühlen Mond, wie er heimlich lacht und Ruhen Hand in Hand. Sei nicht traurig, bald kommt die Zeit, da haben wir es regnet und schneit und die Winde kommen und gehen. Sei nicht traurig, bald kommt die Zeit. Thank you. Welt uns im Traum der Brunnen ein. Um Tor und Giebel, wie es war, und jetzt noch und noch lang wird sein. Wir Heimat Ahnung glänzt es hier. Und war doch nur zu kurzer Rast, ein fremdes Dach dem fremden Gast. Er weiß nicht Stadt, nicht Namen wehen vom Baume, Lieder vom Lebenstraume fehen spielend dahin. Vieles ist untergangen, seit wir zuerst sie sahen. Zärtliche Melodie. Sterblich sind auch die Lieder, keines tönt ewig wieder, alles verweht der Wind. Flüchtiges Geheimnis ist allein im Leeren, blößt einsam Herz. Grüßt dich am seine Äste, der hohe Baum leiht. Sing in den Zweigen, Vogel, Ewigkeit. entgegenblau. Hans Hotter, 1956, mit dem Liederzyklus Auf Wanderung von Dietrich Amende, der hier auch selbst am Klavier saß. Rainer Grasmäder und Vera Tschech spielen jetzt die Cellosonate Opus 36 von Hans Melchior Bruck. Thank you. Thank you. Concerto Bavarese auf Bayern 2. Das war die Sonate für Violoncello und Klavier, Opus 36 von Hans Melchior Bruck, in einer Einspielung von 1983 mit Rainer Grasmeder und Vera Tschech. Zum Ausklang jetzt noch der Chor der Kirchenmusikschule Regensburg mit Tota Pulchra Es Maria von Gertraud Kaltenecker. Tota Pulchra Es Maria von Gertraud Kaltenecker. Eine Aufnahme von 1963 mit dem Chor der Kirchenmusikschule Regensburg, Leitung und Orgel Karl Norbert Schmid.